Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 893 an Schiller. Die heutige Probe ging so gut vonstatten, dass ich gar nicht zweifle, das Stück werde den 19. gegeben werden können. Mögen Sie heute Abend zu mir kommen, so würden wir das Ganze nochmals besprechen können, umso mehr, da es mir noch in frischem Andenken ist. Befehlen Sie Überbringern, wann er mit der Kutsche kommen soll. Weimar, den 10. März 1803. G.